Hallo, mein Name ist Brian. Hi, my name is Brian. Für die, die mich vielleicht nicht kennen. For those who may not know me. Ich gehe normal am Abend hier in die CG. I usually go in the evening service. Und ich möchte vorab gleich Danke sagen. I would like to say first of all thank you. Für all eure Gaben, damit diese Reise möglich war. For all of your gifts, so that this trip would be possible. Es ist eigentlich total schwer, in Worte zu fassen. And it's really hard to put in words. Was dort passiert ist. What happened there? Also Liberia ist ein Land in Westafrika. Liberia is a country in West Africa. Circa 3,5 Millionen Einwohner. About 3.5 million population. Es war 14 Jahre Bürgerkrieg. There was a civil war for 14 years. 1989 bis 2003. 1989 to 2003. Ich weiß nicht, wer vielleicht den Film Blood Diamond gesehen hat. I don't know if you've seen the film Blood Diamond. Ich glaube, er heißt doch auf Deutsch so. Oder wie heißt er auf Deutsch, weißt du es, wer? Heißt... Ah ja, genau, okay. Und da sieht man das, da sieht man auch die Kindersoldaten und so. And then in this movie you see the children soldiers. Und das war total Alltag in Liberia. And this was very common in Liberia. Und das haben uns die Missionare aus Liberia erzählt. This is what the missionaries told us who were from Liberia. Das ist eigentlich... Es ist unbeschreiblich eigentlich. That it's just indescribable. Und dieser Krieg hat offiziell 350.000 Tote gefordert. In this war there was 350.000 dead. Aber es ist eigentlich, also man meint, dass es eigentlich viel mehr sind. But they say that it's actually much more than that. Und wie wir dort waren, haben wir Gebäude gesehen. And when we were there, we saw buildings. Höhere Gebäude, die wo von oben bis unten also übersät waren mit Einschusslöchern. They were very tall buildings and they were totally riddled with bullet holes. Oder zum Beispiel Straßenlaternen, die einfach nur durchlöchert waren. Or streets that were full of hundreds of potholes. Ich werde jetzt nachher noch eine kurze Präsentation sehen. After which you're just going to see a short presentation. Mit Bildern auch darüber. With pictures with this. Wie wir hingekommen sind, ich persönlich muss sagen, ich wusste nicht ganz, was mich erwartet. And when we got there, I have to personally say that I didn't know what to expect. Jetzt gesehen im Video, wir kamen da an. And we, like you saw, we arrived. Und ich habe mal aus dem Fenster geschaut und habe so den Dschungel gesehen. And I looked out the window and there was just jungle. Und ich dachte, wow, ich meine, nicht schlecht. And I thought, wow, not bad. Und dann landen wir so und dann sehen wir so die UN-Soldaten mit ziemlich großen Gewehren da stehen. And then we landed and we see the UNO soldiers with big guns. Und darauf war ich echt nicht vorbereitet. And I wasn't really prepared for that. Und dann das erste Meeting am nächsten Tag. And the next meeting, next day. Da haben sie uns dann gesagt, in was für ein Dorf wir fahren. Then they told us what kind of a village we were going to. In einem Dorf, wo Götzendienst. In a village where they worship idols, satanische Rituale, where they have satanic rituals, und auch Menschenopfer, and even human sacrifice, eigentlich an der Tagesordnung standen. And it was actually normal there. Und man sagt, dass bis vor 5 Jahren noch Menschenopfer dort gemacht worden sind. And they say that they sacrificed humans even 5 years ago. Ich habe es dann gesehen, wir haben diese Wanderung war circa 1,5 Stunden hinauf. And then we took this hike 1.5 hours up to the mountain. Die Autofahrt war 9 Stunden. The car ride was 9 hours. Davon 3 Stunden auf einer mäßig befestigten Straße. 3 hours on a kind of paved road. Und wir sind dann raufgekommen und der eine, der aus Liberia, sein Name ist Dennis. And we got there and this man from Liberia, whose name is Dennis. Der war eben schon einmal oder mehrmals in dem Dorf, ich bin mir nicht sicher. He was in this village already, one or two times. Er war auf jeden Fall mit dem Team, das ursprünglich dorthin gegangen ist und erst begonnen hat, Outreach oder die Leute zu erreichen in dem Dorf. And he was the first person with a team to go there to do outreach to this village. Und so haben ihn diese Kinder, die ihr im Video gesehen habt, schon gekannt. So as you saw, the children already recognized him. Und sind ihm gleich in die Arme gefallen. And they fell into his arms. Und im Prinzip uns auch. And also into our arms. Und es war einfach so wunderschön zu sehen, wie diese Kinder einfach sich so freuen. And it was just amazing to see how the children were so happy. Wirklich ausnahmslos alle urlieb sind. And without exception, they're incredibly sweet. Und wir haben einfach so viel Spaß gehabt. And we had so much fun. Wir haben Fußball gespielt. We played soccer with them. Und ich habe im Video gesehen, sie haben mir so ein Lied gelernt und ich habe sie dann auf Deutsch gelernt. And they taught us a song. And I taught it to them in German. Genau, also ich, sie haben mir ihr Lied gelernt, ich habe es ihnen dann. Ja. Also für mich war es am Anfang ziemlich schwer eigentlich. And in the beginning for me it was kind of hard. Weil die Kinder sind alle herkommen und wollten eine Hand halten und because the children came they wanted to hold your hand. Ich war das irgendwie nicht so gewohnt. And I wasn't used to it. Und ich habe dann nach dem ersten Tag, der Bobby hat eigentlich ziemlich sofort die Kinder auf den Schultern sitzen gehabt und Bobby had the children right away on his shoulders and on his lap. Und ich habe mir gedacht, boah, hey, ich glaube echt, dass wir für das da sind, dass wir einfach Liebe geben. And then I thought, no, this is why we're here, so that we can give them love. Und so habe ich einfach betet, Herr, bitte, wenn gib mir einfach die Kraft. And I said, Lord, I prayed, Lord, please give me the strength. Und dass ich das machen kann. That I can do this. Und am nächsten Tag, hey, and then the next day, haben wir die Kinder einfach nicht mehr loslassen können. I couldn't let go of the children. Und es war so schön, einfach irgendwie, man hat irgendwie auch so viel Liebe empfangen. Das war so schön. And it was so beautiful because one received so much love. Und ich erinnere mich, ich habe einmal ein paar Kinder um mich herum gehabt. And I had a few children around me. Und sie wollten alle meine Hand halten, und ich habe nur zwei. And they all wanted to hold my hand, but I only have two. Und ich habe ihnen gesagt, dass sie im Englisch verstanden. And I said it to them in English, they understood. Ihr haltet doch eure Hände und wir gehen in so einer Kette. So hold each other's hands and we'll be like a chain. Und das haben wir dann gemacht und die haben sich urgefreut. And we did that and they were so happy. Die haben so grinst, sie sind zwei in zwei gegangen, haben sich angrinst, das war so schön. They were going two by two and they were just grinning. Und das war einfach, das würde ich sagen, das war mein eigentlich liebster Teil an der ganzen Reise, war die Kinder. Die and for me, the most precious part of the trip were the children. Ja, ihr habt gesehen, die Bau der Gemeinde war einfach, ist unglaublich. And you've seen that the building of the church was unbelievable. Das Team, was das gebaut hat, die waren irrsinnig schnell, total genau. The team that was building, they were very, very fast and they were very precise. Und die waren aus der Stadt und die waren eigentlich, sie waren alle errettet. And they were from the city and they were all Christians. Ja, das war einfach super. Wir haben viel Spaß gehabt mit denen. And it was really great. We had so much fun with them. Sie waren so lachend. They were so great. Eines, wo ich auch nicht darauf vorbereitet war, irgendwie auf diese Reise. And another thing I wasn't really prepared for on this trip. Und das ist mir eigentlich erst so im Nachhinein bewusst worden. And it came to me afterwards. Ist das, was in der unsichtbaren Welt irgendwie vor sich geht. What goes on in the unseen world. Wenn man in so einen Ort, ja, when you get to such a village. Aber eigentlich auch hier, ja. But actually also happens here. Ich meine, diese Angriffe waren einfach, wie soll ich sagen, these attacks were, how can I say? Ich hatte zum Beispiel die erste Nacht irrsinnige Angst. The first night I had incredible fear. Weil da wurden wir noch nicht so nett mit Musik willkommen geheißen. Because we were not welcomed with music. We were welcomed with music. Noch nicht. Oh, we were not yet welcomed, ja, with music. Und ich liege so im Bett. Es ist 1 Uhr in der Nacht. Ich bin aufgewacht, aber es ist in der Nacht wird so kalt. And I was lying in bed and then I woke up because in the night it gets so cold. Und ich bin dann so wach gelegen, ja. And I was laying there wide awake. Und auf einmal höre ich so in der Ferne einen Waffenschuss. And in the distance I hear a gunshot. Und ich habe mir gedacht, oh mein Gott. I thought, oh my God. Ich habe so Angst, ich habe so zittert. I was so scared, I started to tremble. Circa eine Dreiviertelstunde. About 25 minutes long. Und dann bin ich eingeschlafen. And then I fell asleep. Aber es war einfach so klar, wie ich hätte mich mehr vorbereiten müssen mit Versen. But it was so clear, I should have prepared myself more with verses. Wie zum Beispiel 2. Timotheus 1,7. Like 2 Timothy 2:7. Dass Gott uns nicht einen Geist der Angst gegeben hat. That God has not given us a spirit of fear. Sondern Kraft, Liebe. But und, love, power. Und Besonnenheit. And a sound mind. Und im Englischen mache ich das sound mind. Das ist für mich irgendwie noch mehr Frieden darin als im Wort Besonnenheit. And I like this word in English, sound mind. It's such so strong. Ja, und der Pastor Rob war auch sehr unter Angriff mit seiner Gesundheit in Liberia. And Pastor Rob was really attacked in his health. Und er hat einfach konstant wirklich Verse gesagt und einfach so die Wahrheit gesprochen. And constantly he was speaking out verses and the truth. Und das war einfach so super, weil das fast das Einzige, was dir wirklich was dich wirklich trösten kann oder einfach dir Kraft geben kann. Fast. And it's so amazing because that's really the only thing that can give you power and comfort. Also jetzt ist es so in Malawi, es werden immer mehr Leute bekehren sich. And in this village of Malawi, more and more people become saved. Es ist einfach wunderschön zu sehen. And it's really wonderful to see. Dass die wirklich, das ist, was ich gesehen habe, dass es so ein Sonntagsgottesdienst dort. Like you saw, this is a Sunday service there. Und ich habe sie gefragt, wie lange dauert das normal? And I asked, how long does it go? Sie haben gesagt, na, so circa eine halbe Stunde. About a half hour. Im Endeffekt waren es dreieinhalb. It was 3.5 hours. Aber es war echt, echt super. Es war überhaupt nicht fad. But it was incredible and it wasn't boring at all. Und ihr habt es gesehen, im Video war ein Mädchen, das hat hinten am Rücken solche Einschnitte gehabt. And you saw in the video a girl and on her back she had all these cuts. Und der Bobby das letzte Woche schon, ist da näher drauf eingegangen. And Bobby talked about this last week. Wie die das machen und so. How they do it. Die Sorge ist, die lassen das offen zuheilen, also da kommt kein Pflaster drüber oder so. The terrible thing is they cut them and then they let them open. They don't put a Band-Aid on them. They let them heal open, like an open wound. Das Orge ist auch, dass auch Beschneidung von Mädchen und Jungen dort. And the terrible thing is that they do girl and boy circumcision. Was aber das echt coole ist. But what's cool is. Und das ist eigentlich der einzige Ausweg aus dem Ganzen. And this is the only way out of this. Dass das nicht mehr passiert. That it wouldn't happen again. Ist einfach, wenn die Leute Jesus annehmen. Is when people receive Jesus. Als die Wahrheit. As the truth. Und das ist einfach so cool, weil das passiert immer mehr und mehr und es haben eigentlich nicht alle Kinder diese Schnitte. Because it's happening more and more and not all the kids now have these cuts on their bodies. Aber der Dennis hat mir gesagt. But Dennis told me. Das sind wahrscheinlich 2 Jahren. About 2 years. Es geht immer so, zu gewissen Zeiten passiert das, dass sie die Kinder nehmen in den Busch und dann machen sie diese Sachen. It comes periodically where they take these children and bring them into the bush. Und das Ed gemeint, das nächste ist in 2 Jahren. And they do these cuttings on them and the next time will be in 2 years. Und einfach je mehr Leute errettet werden, also je mehr Elternteile errettet werden, and the more parents that get saved, desto weniger wird das passieren. The less this will happen. Ja. Und ich habe es einfach total im Herzen. And I have this so in my heart. Irgendwie die Ministry dort zu unterstützen. To really support the ministry there. Eben durch Gebet und aber auch finanziell. Through our prayers and also financially. Damit das einfach nicht mehr passiert. So that this will stop. Und eben nochmal danke für alle eure Gaben. And again, thank you for all of your gifts. Damit das möglich war, es war eine unglaubliche Zeit. So that we could go there, it was an incredible time. Und es wäre einfach urschön zu sehen, wenn die CIG als Gemeinde. And it would be really great to see if CIG as a church. Sich einfach Liberia annimmt als Missionsfeld. Would really adopt Liberia as a mission field. Und Leute hinschickt. And send people there. Damit Gott einfach noch mehr machen kann. So that God can do even more. Also danke nochmal. Thank you so much. Okay. I didn't get a chance to sit down with the leadership team yet. Also ich habe noch nicht die Möglichkeit gehabt, jetzt hier mit dem Leitungsteam zusammenzukommen. But I'm diesen sure Punkt. That they will agree. Aber ich bin sicher, dass sie da mit zustimmen. That Liberia is a place that we can invest in. Dass Liberia wirklich ein Ort ist, in den wir investieren können. I would love to see us buy some property there and build a missions compound. Ich würde es einfach lieben, wenn wir dort einfach irgendwo einen Grund kaufen, um dort ein Missionszentrum zu errichten. Property is so cheap there. Der Grund ist dort so günstig. Some pieces of property are 100 euro. Da gibt es also große Grundstücke, die kosten einfach nur 100 Euro. And for a few thousand euro, we could get a decent piece of property. Und für vielleicht 1000 Euro kann man schon wirklich ein wunderbares, großes Grundstück kaufen. But the whole point is, what is on the Holy Spirit's mind for us? Aber der wesentliche Punkt ist, was hat der Heilige Geist für uns im Sinn? We don't have to fulfill God's purpose as a church. We don't have to. Wir müssen nicht Gottes Willen als Gemeinde erfüllen. Das geht nicht so einfach automatisch. Not every Christian will fulfill God's purpose for their life. Nicht jeder Christ wird Gottes Absichten für sein Leben erfüllen. Those that do, the Lord calls them overcomers. Die aber doch das tun, die nennt der Herr Überwinder. You've overcome the obstacles. Du hast die Hindernisse überwunden. And everything that would stop you from fulfilling my purpose, you overcame. Alles, was ich hätte stoppen können, davon meinen Willen zu erfüllen, hast du überwunden. And we overcome by faith. Und wir überwinden im Glauben. By faith in his word. Im Glauben an sein Wort. By faith in the Holy Spirit working in us. Im Glauben an den Heiligen Geist und auf seine Wirkung in uns. By faith in God's plan for our life. Und im Glauben an Gottes Plan für unser Leben. I'd like to go over a couple verses from Revelation 3. Ich möchte einfach ein paar Verse jetzt durchnehmen aus auf Offenbarung Kapitel 3. And this is written to the Church of Philadelphia. Das ist geschrieben an die Gemeinde von Philadelphia. The Church of Philadelphia was a church that had a heart for missions. Die Gemeinde von Philadelphia war eine Gemeinde, die ein Herz für die Mission hatte. If you study the church ages, wenn man die verschiedenen Gemeindezeitalter von dort her studiert, Philadelphia symbolizes the age of the sending church. Philadelphia ist praktisch symbolisch für das Zeitalter der sendenden Gemeinde. And it says this, write this letter to the angel of the church in Philadelphia. Schreibe diesen Brief dem Engel der Gemeinde in Philadelphia. That word angel means messenger. Das Wort Engel kann sich auch als Botschafter übersetzen lassen. It doesn't necessarily mean an angel. Es müsste unbedingt jetzt ein Engelswesen selbst sein. Some commentators say the leadership. Es gibt auch Kommentatoren, die sagen, es ist einfach die Leitung der Gemeinde. Write this letter to the pastor of the church in Philadelphia. Schreibe diesen Brief an den Pastor der Gemeinde in Philadelphia. This is the message from the one who is holy and true. Das ist die Botschaft dessen, der heilig und wahrhaftig ist. Now, the word holy means that the message is coming from someone who is in another realm. Das Wort heilig, dieser Begriff bedeutet, dass die Botschaft von einem Ort herkommt, was ein anderes Reich darstellt, ein anderer Bereich. A place that is untouchable. Ein Ort, der einfach nicht berührbar ist. Incomprehensible. Unerfassbar, unbegreifbar. Outside of time. Außerhalb der Zeit. Outside of human comprehension. Außerhalb dessen, was der Mensch erfassen kann. Outside of anything that we could fathom. Außerhalb von allem, was wir nur irgendwie verstehen können, geistig. He is the Holy One. Er ist der Heilige. He is in eternity. Er ist in der Ewigkeit. And he inhabits eternity. Und er bewohnt die Ewigkeit. He knows the end from the beginning. Er kennt das Ende schon vom Anfang. There's nothing he doesn't know. Es gibt nichts, was er nicht weiß. He knows the hairs on our head. Er weiß, wie viele Haare wir auf dem Haupt he knows haben. The hair on every person's head who ever existed. Er weiß, wie viele Haare jede Person hatte, die je existiert hatte. God is holy. Gott ist heilig. Beyond human comprehension. Und weit jenseits dessen, was wir begreifen können. He's perfect. Er ist vollkommen. He's just. Er ist gerecht. He's loving. Er ist voll Liebe. And he's true. Und er ist wahrhaftig. Meaning it's real. Es ist ganz echt. It's authentic. Es ist ganz authentisch. This is the message from the one who is holy. Das ist die Botschaft dessen, der heilig. And the one who is real. Und dessen, der wahrhaftig ist. The one who has the key of David. Und der den Schlüssel Davids hat. What he opens, no one can close. Was er öffnet, kann niemand schließen. What he closes, no one can open. Und was er schließt, kann niemand öffnen. I know all the things you do as a church. Ich weiß alles, was du tust als Gemeinde. And I have opened a door for you that no one can close. Und ich habe eine Tür für dich geöffnet, die niemand schließen kann. The fact that we were at this time in this place. Die Tatsache, dass wir genau zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort in Liberia waren. I think is comparable like hitting the lottery 5 or 10 days in a row. Das ist vergleichbar damit, dass man die Lotterie praktisch jeden Tag 10 Tage miteinander gewinnt. I don't know how we ended up at that spot in this time. In the history of that village. Ich weiß nicht, wie es passiert ist, dass wir genau zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte dieses Dorfes genau dort gelandet sind. It's not comprehensible. Unbegreifbar. Just something that God decided he would do for us. Das etwas, wozu Gott sich entschieden hat, das für uns zu tun. The fact that I am accepted in that village by the elders. Die Tatsache, dass ich da angenommen bin in diesem Dorf von den Dorfältesten. Is not a little thing. Das ist keine Kleinigkeit. It's a wide open door. Es ist eine weit offene Tür. The fact that these people would put their confirmation on us. Die Tatsache, dass diese Leute praktisch uns ihre Bestätigung geben. Is something that I just can't grasp. Ist etwas, was ich nicht begreifen kann. But I tell you this. Aber ich sage Folgendes. This verse has always been in my heart. Dieser Vers, er war immer in meinem Herzen. And this verse has always caused me to want to be as honest as I can. Dieser Vers hat mich immer dazu gebracht, dass ich so ehrlich wie nur irgendwie sein wollte. Before God and before men. Vor Gott und auch vor den Menschen. Because I live for the open door. Denn ich lebe wegen dieser offenen Tür oder für diese offene Tür. Hannah could not have children. Hannah konnte keine Kinder kriegen. But God opened a door for her. Aber Gott hat eine Tür für sie geöffnet. And when God opens a door, wenn Gott eine Tür öffnet, it has eternal effects. Dann hat dies ewige Wirkung. She gave birth to Samuel. Sie gebar den Samuel. Samuel was the first prophet. Samuel war der erste Prophet. Like the prophet, prophet. Also ein echter Prophet. And Samuel organized the school of the prophets. Samuel hat diese Schule der Propheten errichtet. Samuel anointed the king, King Saul, then King David. Samuel hat diesen ersten König Saul und dann König David gesalbt. And this is the heritage of Hannah. Das ist das Erbe der Hannah. An open door. Das Erbe einer offenen Tür. Trillions and trillions and trillions of years from today. In Trillionen und Abertrillionen von Jahren von jetzt ab. We will be with Hannah. Werden wir zusammen sein mit Hannah. Always be the mother of Samuel. Und sie wird für immer die Mutter Samuels sein. The open door became her eternal heritage. Diese offene Tür wurde für sie zu einem ewigen Erbe. This is how important the open door is. Und so wichtig ist diese offene Tür. It's called the key of David. Und es wird auch als der Schlüssel Davids bezeichnet. The one who has the key of David. Da spricht es davon, von dem, der den Schlüssel Davids hat. In Acts chapter 13 it talks about three things about David. In der Apostelgeschichte Kapitel 13 spricht es von drei Dingen über David. Verse 22 it says that 22, it talks about the sure mercies of David. Da spricht es über die sichere Barmherzigkeit, die dem David erwiesen wurde. Sure. Die sichere Barmherzigkeit. Psalm 32 verse 1 and 2. Psalm 32 Vers 1 und 2. Blessed is the man to whom the Lord does not impute sin. Gesegnet ist der Mann, dem der Herr seine Sünde nicht zurechnet. There's a special person that the Lord will just not give it, he will not mark their sin. Es ist eine besondere Person, den der Herr seine Sünde nicht zurechnet. And the next verse says, in whose heart there is no dishonesty. In seinem Herzen ist keine Unehrlichkeit. And because God is merciful and gracious, und weil Gott barmherzig ist und gnädig, we need to be the most transparent and honest people before God. Müssen wir die transparentesten und ehrlichsten Menschen vor Gott sein. And God will give us the sure mercies of David. Und wird Gott uns diese sicheren Barmherzigkeiten Davids auch erweisen. Look what it says here. Schau mal, was da steht. You have little strength. Denn du bist nicht stark. Yet you have obeyed my word and did not deny me. Hast an meinem Wort festgehalten und meinen Namen nicht verleugnet. Do you ever feel like you have little strength? Hast du dich jemals so gefühlt, als wenn du nur eine kleine Kraft hast? Have you ever said to yourself, you know, I just can't do what God requires. I just can't. I don't know. I have so little strength. Dass du einfach sagst, ich kann das nicht tun, was Gott verlangt. Ich habe gar keine Kraft dazu. But I want to. Aber ich möchte es I doch. Want to. Ich möchte es wollen. Please, Lord. Bitte, Herr. You have little strength and yet. Geringe Kraft und doch. You've kept my word. Und doch hast du mein Wort bewahrt. You've persevered on. Du hast immer wieder durchgehalten. You have limited resources. Nur begrenzte Möglichkeiten, Ressourcen. You're not the smartest person. Vielleicht bist du nicht die intelligenteste Person. Not the strongest person. Nicht die stärkste Person. You don't have the most energy. Vielleicht nicht die meiste Energie. Your background is not the most wonderful. Vielleicht dein Hintergrund ist nicht so der schönste. You've brought baggage with you into Christianity. Du hast verschiedene Lasten mit hineingeschleppt in das Christentum hinein, in dein Leben. You feel very weak. Und du fühlst dich sehr schwach. And yet, und doch, by his grace, durch seine Gnade, we've kept his word. Haben wir sein Wort bewahrt. Not through human strength, nicht durch menschliche Stärke, but by his grace. Durch seine Gnade. Lord, Herr, I can't do this. Ich kann das nicht. But I want to do it. Aber ich möchte es tun. I want to be faithful. Ich möchte treu sein. I want to study your word. Ich möchte dein Wort studieren. I want to love people. Ich möchte Menschen lieben. I want to love these kids, but I can't. Ich möchte diese Kinder lieben, aber ich kann irgendwie nicht. And then you can. Und plötzlich kannst du es doch. You couldn't do it. Du konntest es nicht. But I strengthened you and you did do it. Und ich habe dich gestärkt. Und du hast es getan. And because of this, right here, und genau deswegen, God opens a door. Öffnet Gott eine Tür. Second thing about David, it says that David was a man after God's own heart. Das zweite, was über David gesagt wird, ist, dass David ein Mann war nach Gottes Herzen. Someone who would do all the will of God. Jemand, der den ganzen Willen Gottes vollführen würde. Despite himself. Das trotz seiner selbst. Despite the adultery. Trotz des Ehebruches. Despite the murder. Trotz des Mordes. Despite all the things that David did, he did all the will of God. Trotz all der Dinge, die David tat, hat den Willen Gottes getan. And the third thing it says. Und das dritte, was gesagt wird über ihn. He served the purpose of God in his generation. Diente dem Zweck Gottes in seiner Generation. Liberia did not exist in the days of David. Liberia existiert als solches nicht in den Tagen Davids, but it exists in our generation. Aber es existiert in unserer Generation. There are things that we can do, es gibt Dinge, die wir tun können, only we can do. Die nur wir tun können. So I wanna ask you a question. Also möchte ich eine Frage an euch richten. And I wanna read a couple verses before I ask you the question. Und bevor ich diese Frage stelle, möchte ich ein paar Verse lesen. Before I ask you the other question, I'll ask you a first question. Bevor ich diese andere Frage stelle, kommt eine erste Frage. What is our expectation? Was ist unsere Erwartung? What do we really believe that God wants to do with our church? Was glauben wir wirklich, was Gott machen möchte mit unserer Gemeinde? Do you know when you stand before the Lord one day? Wisst ihr, wenn einmal vor dem Herrn steht eines Tages? What happened in your church is going to be a very big part of you standing before the Lord. Was in deiner Gemeinde geschehen ist, also hier in dem Sinne, wird ein großer Teil von dem sein, worum es dann sich dreht, wenn du vor den Herrn trittst. Let's have Franz come up, please. Franz, komm nach vorne. Hello, Franz. Hallo, Franz. You knew this day was coming. Du wusstest, dieser Tag würde kommen. You lived in Austria. Du lebtest in Österreich. Let's talk about your life. Lass uns jetzt sprechen über dein Leben. Let's talk about your relationship to me. Sprechen wir über deine Beziehung zu mir. And then your relationship to your church. Dann über deine Beziehung zu der Gemeinde, and in der how du warst. You served my purpose in your generation. Und wie du meinem Zweck gedient hast in deiner Generation. You did have a church, Franz. Du hattest doch eine Gemeinde. Yeah, of course. I went to TEG. Yeah. Ich war in der TEG. Sometimes. Manchmal. When? Wann? At least 6 times a year, I think. At least Easter, I was there every year in Easter, Lord. Okay. Do you know that I gave my life for the church? Weißt du, dass ich mein Leben für die Gemeinde hingelegt habe? Everything. Alles. I held back nothing. Ich habe nichts zurückgehalten. What is our expectation for this church? Was ist unsere Erwartung für diese Gemeinde? Is it kind of like, well, you know, I have my life and then I have a church? Ist das irgendwie so, ja, ich habe mein Leben und da gibt's auch irgendwo die Gemeinde. I think it's a pretty good church. Ist eine gute Gemeinde. It's pretty entertaining. I like the music. Sehr unterhaltsam. Musik mache ich auch. Sometimes the pastor says some good things and it's manchmal good. Yeah. Sagt der Pastor auch wirklich gute Sachen. Especially like the fact that they take care of my children. That's great. Und die kümmern sich auch um meine Kinder. Das ist doch super. But are we fulfilling the purpose of God in our generation? Aber erfüllen wir den Zweck Gottes in unserer Generation? Are we a church that has impact? Sind wir eine Gemeinde, die eine Wirkung hat? I mean impact. Eine Wirkung, wie ein Anstoß. In our community? In unserer Umgebung? Does the government know we exist? Weiß die Regierung, dass wir existieren? Do the newspapers know we exist? Die Zeitung? Are we a church that is a light under a bushel or a light on a hill? Die ein Licht ist das so unter einem Büschel oder sind wir praktisch ein Licht auf dem Hügel? Will we ever face persecution? Werden wir irgendwann einmal auch Verfolgung erleben. Because we're having such an impact in people's lives. Weil da so eine starke Wirkung ist in dem Leben der Leute. Will we ever have Muslims coming to our church that converted from Islam? Werden je Moslems in unsere Gemeinde kommen, die konvertiert sind vom Islam? I mean a lot of them. Und das in Mengen, in Massen. So that the Islamic community is concerned about CEG. Dass die islamische Gemeinschaft irgendwo dann betroffen ist von der CEG. Will we ever get a few stones through the windows? Werden da je ein paar Steine durch die Fenster kommen? Will we ever get some hate letter, you know, hate writings on the building? We hate you. Oder so Hassgeschmiere am Gebäude? Because we are so present. Weil da so eine Gegenwart da ist. I want you to look at these verses from 2 Kings 13. Ich möchte einmal, dass er schaut auf 2. Könige, Kapitel 13. Dann werden wir abschließen. Now, the king came to Elisha. Der König kam zu Elia. And he said, look, I've got problems. Und er sagte, schau, ich habe Probleme. I'm being attacked by another army. Ich werde angegriffen von einer anderen Armee. And I only have like 50 horsemen and 10 chariots. Und ich habe vielleicht nur so 50 Reiter und noch so 10 Streitwagen. We have no chance. Wir haben überhaupt keine Chance. So, the man of God says, der Mann Gottes sagt zu ihm, he says, look, go get a bow and arrow. Nimm dir einen Bogen und einen Pfeil. Now pull the arrow back, zieh den Pfeil and shoot out the east window. Und schießt ihn heraus aus dem östlichen Fenster. You do, I'm gonna lay my hand on your hands. Aber bevor du das tust, werde ich meine Hand auf deine Hand legen. Okay, shoot. Zieh ihn. Und he said, that is the victory of the Lord. Und er sagt, das ist der Sieg des Herrn. That is the arrow of the Lord. Das ist der Pfeil des Herrn. Though you are weak, obwohl you will have bist, victory. Du wirst den Sieg haben. Though you don't see the resources among yourselves, you will have great victory. Auch wenn ihr die Ressourcen unter euch nicht seht, ihr werdet einen großen Sieg erringen. It will come supernaturally. Es wird übernatürlich geschehen. You just walk in the victory. Wandelt ihr einfach in dem Sieg. You walk in the purpose that you believe I have for you. Wandelt in dem Zweck, von dem ihr glaubt, dass the ich den habe für euch. The resources will come supernaturally. Die Ressourcen werden übernatürlich kommen. So he said. Er sagt. The prophet said to the king. Der Prophet sprach zum König. Take the arrows. Nimm die übrigen Pfeile. And now bang them on the ground. Und schlage sie auf den Boden. So he took them and went boom, boom, boom. Er nahm sie und so boom, boom, boom. And this is the man of God's response. Und das war die Reaktion des Mannes Gottes. And the man of God was angry with him. Da wurde der Mann Gottes sehr zornig mit ihm. Ever see the pastor angry? Hast du jemals den Pastor no, zornig gesehen? Pastors never get angry. Nein, Pastoren werden nie zornig. Not good pastors, right? Nicht gute Pastoren, nicht the wahr? The man of God was angry with him. Da wurde der Mann Gottes sehr zornig mit you ihm. You should have struck the ground 5 or 6 times. Du hättest 5 oder 6 Mal auf den Boden schlagen sollen. He exclaimed. Rief er. Then you would have beaten Aram until it was entirely destroyed. Dann hättest du Aram für immer vernichtet. Now you will be victorious only 3 times. Nun wirst du es nur 3 Mal besiegen. But the interesting thing was is that he promised him a complete victory. Und das Interessante ist, dass er ihm einen vollständigen Sieg doch versprochen hatte. But he only experienced the victory according to his expectation of faith. Aber er hat den Sieg nur gemäß der Erwartung, die er im Glauben hatte, erleben können. And it's the same with us. Und so ist es auch genauso bei uns. This prophet represents Jesus. Der Prophet ist ein Repräsentant Jesu. He's making promises to us. Und er macht Verheißungen an uns. I will open a door for you that no one can shut. Ich werde eine Tür öffnen für dich, die I'll niemand shut doors schließen kann. That no one can open. Und ich werde Türen schließen, die niemand öffnen kann. Now smite the ground. Schlag auf den Boden. And God looks und Gott at schaut our response. Auf unsere Reaktion. And Jesus says, und Jesus sagt, you should have smote the ground 6 or 7 times. Du hättest den Boden 6 oder 7 Mal schlagen müssen. I just gave you a promise. Ich gab dir doch gerade die Verheißung. And look how weak your response is to me. Und schau mal, wie schwach deine Reaktion auf mich ist. So here's my question. Hier kommt jetzt meine Frage. I want to show you a video in a moment. Ich möchte euch in einem Moment ein Video zeigen. And during the video, I want you to pray. Und während des Videos möchte ich, dass ihr betet. Last month I was so blessed because we caught up on the budget. Letzte Woche war ich so gesegnet, weil wir einfach das Budget erreicht haben. But I want to say something that's really on my heart. Aber ich möchte euch etwas sagen, was mir wirklich auf dem Herzen liegt. Our budget is 29,5. Unser Budget liegt bei 29.500 Euro monatlich. Das ist das Minimum, that's, was wir erreichen müssen. That's skeleton. Das wäre einfach nur, um das Skelett zusammenzuhalten. Everyone on the staff took a pay hit, so we could bring the budget all the way down. Also jeder im Mitarbeiterstab hat eine Gehaltseinbuße in Kauf genommen, damit wir einfach it's durchkommen. It's the minimal. It's a skeleton. Wir sind jetzt wirklich beim Skelett übrig geblieben. Listen to me. Hört mir zu. If we look at the skeleton, wenn wir uns dann das anschauen, and das that's das our expectation. Skelett praktisch der Gemeinde, und das ist nur unsere Erwartung. And we say, oh boy, we're almost there. Und sagen, ha, ich glaube, wir haben es fast we're geschafft. Almost there. Look, this Ciao. Month we're at 27. 27.000 haben wir schon. Last week of the month. Letzte Woche des Monats. Now if we all just give a euro, we'll just make it. Wenn wir allen Euro geben, dann werden wir es gerade schaffen. Ask yourself. Frag dich diese Frage. Ask myself, does that glorify God? Und ich frage auch mich, verherrlicht das Gott? What does the Holy Spirit want to do with our church? Was möchte der Heilige Geist mit unserer Gemeinde tun? Maybe the Holy Spirit wants to pay off this building within 2 years. Vielleicht wird der Heilige Geist das Gebäude abzahlen innerhalb von 2 Jahren. Maybe the Holy Spirit wants the cellar done in 6 months. Vielleicht möchte. I don't know. In 6 months. What? Maybe the Holy Spirit wants the cellar finished in the next 6 months. I don't know. Vielleicht wird der Heilige Geist den Keller innerhalb von 6 Monaten fertig haben. Here's a question. Hier kommt die Frage. If this month there was 75,000 euro in the offering, wenn diesen Monat 75.000 Euro in der Spende wären, what would be going through your mind? Was würde durch deine Gedanken gehen? For some, für einige, I gave too much. Boah, ich habe zu viel gegeben. I told you we didn't need to give that much. Ich habe dir doch gesagt, wir müssen gar nicht so viel geben. But you had to be generous. Du musst jetzt so großzügig sein, ja? You see how much there is? Schau mal, wie viel da ist. I could have bought my MP3 player. Ich hätte einen MP3-Player kaufen können. And you have to be into this tithing thing. Dieser Zehnte, ja? Ja, ja, ja. You see? Schau. Some people would think like that. Einige würden so denken. Other people would say, praise the Lord. Andere würden sagen, preis den Herrn. God is moving. Gott, er bewegt sich. What if there was 155,000 euro in June in the offering? Aber wenn im Juni vielleicht 150.000 Euro in der Spende wäre. In July would nobody give? Würde dann im Juli niemand geben? Or would we say God is moving in our midst? Wir würden jetzt sagen, Gott, er bewegt sich unter uns. We don't measure what we give by looking at a minimal. Wir messen nicht, was wir geben, indem wir an das Minimum schauen. We measure what we give by what the Holy Spirit puts on our heart to honor God. Wir messen das, was wir geben werden, an dem praktisch, was der Heilige Geist uns aufs Herz legt. How many times are we beating the ground? Wie oft schlagen wir den Boden? What if the Holy Spirit wants us to set up a compound in Liberia that will help change a nation? Was wäre, wenn der Heilige Geist möchte, dass wir praktisch ein Missionszentrum aufbauen in Liberia, was eine ganze Nation verwandelt? We're just always living according to the skeleton. Was wäre, wenn wir nur immer nach diesem Skelett leben? We just gotta get by. We just gotta get by. Wir schaffen es so gerade eben. Das haben wir es wieder geschafft. But is this what the Lord is saying when he will open a door? Ist das, was der Herr sagt, wenn eine Tür öffnet? Are we worthy of God sending our church 3 millionaires? Are we worthy? Sind wir würdig, dass Gott uns einfach 3 Millionäre sendet? If 3 millionaires came in the next year and started tithing. Stell dir vor, es würden 3 Millionäre kommen, sie würden beginnen, den Zehnten zu geben. And suddenly we had 120,000 euro a month in the spende. Und vielleicht würden wir plötzlich, was ich weiß, 120.000 Euro in der Spende haben. Would 90% of the people just stop giving? Würden jetzt 90% der Leute einfach aufhören mit dem Geben? Because their giving has nothing to do with honoring the Lord in their own life. Weil sie denken ja, das Geben hat nichts zu tun mit dem persönlichen Ehren Gottes im Leben. Ich bete immer für 3 Millionäre. Because God can do so much. Weil Gott so viel tun kann. I've always said that this building is not even the church building. Ich habe immer gedacht, dieses Gebäude ist noch nicht mal das Gebäude. This is just a school. Das ist nur eine Schule. The church building is coming yet. Das Gebäude der Schule, the church building that we're going to have is going to have a chapel for 1,500 people. Es wird eine Halle haben für 1,500 Leute. We're going to have the best singers from America coming, Chris Tomlin and all these guys coming. Die besten Leute aus Amerika and Joyce Myers and all these Joyce people Myers, coming. Chris Tomlin. Because there's a group Sprecher, of people Singer. In Vienna who believe. Weil es eine Gruppe von Leuten gibt, die glauben. Who believe in the God who opens doors. Weil sie glauben, weil wir glauben an den Gott, der die Türen öffnet. And they are weak, they are limited. Sie sind schwach und irgendwie beschränkt. But they believe in a God who wants to do big things. Aber sie glauben an einen Gott, der großartige Dinge tun möchte. So here's my question. I'm going to close. Hier kommt meine Frage und ich möchte jetzt abschließen. I want you to hand this piece of paper out now. Also jeder bekommt ein Stück Papier. On this piece of paper, I want you to write after you watch the video. Auf dieses Papier möchte ich, dass ihr einfach schreibt, nachdem ihr das Video gesehen habt. What you think? Was ihr denkt? That we should be believing God for as a church for our monthly spende. Wofür wir Gott glauben sollten als unsere monatliche Spende. Keep in mind that Jesus is saying hit the ground. Behaltet das im Sinn, dass Gott oder Jesus sagt, schlag den Boden. Don't look at your own finances. Just look at what you as a church member would love to see every month coming into our spende. Was ihr einfach als Gemeindemitglieder seht, was jeden Monat in die Spende hineinkommen sollte. In light of what the Holy Spirit would want our church to do. Im Licht dessen, was der Heilige Geist möchte für die Gemeinde. Don't write it down yet. Schreibt es noch nicht. Write it after you watch the video. What's our expectation? Und was ist unsere Erwartung? Then I'm going to take an average of it. Und dann werde ich einen Durchschnitt nehmen. And I'm going to put it on the screen next week. Und ich werde das auf die Leinwand geben. And that's our expectation. Our budget right now is a skeleton at 29,500. Also das monatliche Budget ist aktuell bei 29,500. 29,500. Yeah. Und was möchte Gott haben monatlich? What would you what is on your ask the Holy Spirit to put something on your heart. Frag den Heiligen Geist, was möchte er haben? This is our church. Das ist unsere Gemeinde. And we will stand before the Lord one day. Und wir werden vor dem Herrn eines Tages stehen. Okay, now I want you to just relax. Entspannt euch einmal. And I want you to turn the lights out. Wenn wir das Licht werden wir and abdrehen. I want you not to talk to anybody. Und sprecht nicht. And I just want you to watch und schaut this einmal video. Dieses Video. Danke, dass du uns durch diesen Film und durch die Berichte auch die Augen geöffnet hast, dass es nicht überall so ist. And thank you for opening our eyes through this film and through the report that it isn't like this in other parts of the world. Bitte öffne nicht nur unsere Augen, sondern auch unsere Herzen. And don't only open our eyes, but open our hearts as well. Und ich bete, Herr, dass du die, die reichlich geben, auch reichlich segnen mögest. And I pray that those who you would bless those who give much. Und es geht nicht um die absolute Summe. Denken wir an die Witwe, die nur eine Kleinigkeit einlegen konnte, aber sie hat alles gegeben, was sie hatte. Think of the widow who gave all that she had. Herr, segne die Gaben. Lord, bless this gift. Und segne die, die sie empfangen. And bless those that receive it. In Jesu Namen. In Jesus' name. Amen.